Später hat Jakob der Erste und dann auch Karl der Erste stark unter jesuitischem Einfluss gestanden, die ihre absolutistischen Neigungen stärkten, da sie auch hier hofften, mit solchen Mitteln das Volk leichter in die Hand zu bekommen. Der englische Historiker Taunton führt den Sturz des Königtums in England durch Cromwell 1649 hierauf zurück und schilderte die Lage der Anhänger der römischen Kirche in England zur Zeit der großen englischen Revolution dank der verderblichen Tätigkeit der Jesuiten daselbst wie folgt. Zitat: Tausende von Laien, angewidert durch die Führung von Männern, den Jesuiten, die, gestützt auf ihr geistliches Amt, die Führung beanspruchten, verließen solche Führer. Diejenigen, die standhaft blieben, sanken tief und wurden eine bloße Sekte. Die Katholiken waren der Auswurf der Nation geworden. So beschaffen waren die Ergebnisse der Jesuitenpolitik in England. Zitat Ende. Planmäßig indes arbeiteten die Jesuiten für die Wiederherstellung des absoluten Königtums. 1685 gelang es ihnen, Jakob II. Sogar einen der ihrigen auf den Thron zu bringen. Jakob II. War Affiliierter des Jesuitenordens und schloss sich als solcher auch eng an Ludwig XIV. An. Die Jesuiten sollten indes im 17. Jahrhundert kein Glück in England haben. Das englische Volk wehrte sich gegen die gegenreformatorischen Bestrebungen König Jakobs. Auch die englische Freimaurerei wandte sich gegen den König. Er musste England verlassen und floh zu Ludwig XIV. Sein Schwiegersohn Wilhelm III. Von Oranien kam im Jahr 1688 auf den englischen Thron. Der Jesuit wollte nun die englische Freimaurerei benutzen, um mit ihrer Hilfe die Herrschaft der Stuarts in England wiederherzustellen. Er versuchte durch ein ausgeklügeltes Hochgradsystem sich der englischen Freimaurerei zu bemächtigen und gründete selbst im Professhaus in Paris eine Loge. Die jesuitische Zersetzung der englischen Freimaurerei, die das Spiel, das mit ihr getrieben wurde, diesmal noch merkte, war aber derart stark, dass sich die Notwendigkeit herausstellte, sie 1717 zu reformieren. In Schweden hatte Gustav Vasa von 1523 bis 1560 die Reformation eingeführt. Unter seinem Nachfolger Johann III. Gelang es dem Jesuitengeneral, durch zwei Jesuiten Einfluss am Hof zu gewinnen. Sie erreichten den Übertritt des Königs und seiner Familie zum Katholizismus. Er gab auch seinen Sohn Sigismund zur Dressur in jesuitische Hand. In Polen hatten die Jesuiten frühzeitig von Böhmen her Fuß gefasst und allmählich Einfluss im Volk gewonnen. Sie erreichten es, dass dieser Sigismund im Jahre 1566 zum König von Polen gewählt wurde und behielt ihn während seines ganzen Lebens fest in der Hand. Mit der Wahl dieses Königs war dem Fortschreiten der Reformation in Polen endgültig ein Riegel vorgeschoben. Im Jahre 1693, nach dem Tode seines Vaters Johann, wurde Sigismund auch König von Schweden. Der Jesuitengeneral veranlasste ihn, die Gegenreformation in dem rein protestantischen Schweden gestützt auf polnische Truppen durchzuführen. Dem widersetzte sich indes tatkräftig das schwedische Volk und sandte seinem König Sigismund nebst seinem gesamten jesuitisch-polnischen Anhang nach Polen zurück. Hier begann nun eine grausame Durchführung der Gegenreformation. Gleichzeitig ließen die Jesuiten den folgsamen König Thronansprüche auf Schweden aufrechterhalten und dieser Forderung durch Kriegszüge in dem zu Schweden gehörigen Estland Nachdruck geben. Damit begann eine lange Reihe von Kriegen zwischen Polen und Schweden, also zwischen dem polnischen Zweig des Hauses Vasa, der von Jesuiten geführt wurde, und dem schwedisch-protestantischen Zweig. Die Schweden blieben Sieger. Gustav Adolf von Schweden, 1611 bis 1632, wurde es aber klar, was es für seine Dynastie und sein Land bedeuten würde, wenn der Jesuitengeneral sich in Deutschland durchsetzte. In Polen festigte sich die Gewalt des Jesuitengenerals mehr. Es gelang ihm im Jahre 1648, im Johann Kasimir dem zweiten Sohn Sigismunds, der im Jahre 1632 verstorben war, einen Jesuiten auf den Thron zu bringen. Johann Kasimir war Kardinal und Jesuit und erhielt vom römischen Papst die Genehmigung, den Thron in Warschau zu besteigen und sich auch zu vermählen. Polen war nun restlos den Jesuiten ausgeliefert. Das furchtbare Blutgericht in Thorn 1724, das die Jesuiten aus nichtigen Gründen, die überdies noch erlogen waren, an deutschen angesehenen Männern der Stadt vollstrecken ließen, zeigte echten Jesuitengeist und ihre unumschränkte Herrschaft in Polen vor aller Welt. Die Herrschaft des Jesuitengenerals über Polen begünstigte dessen Verfall und Auflösung. Die Versuche des Ordens, durch die Könige von Polen auf Moskau Einfluss zu gewinnen, schlugen aber fehl. Den Hauptschlag hatte der Jesuitengeneral gegen die verhassten Deutschen zu führen, die die Träger der Ketzerei waren. Gleich nach der Gründung des Ordens sandte Ignaz von Loyola einige seiner ersten Genossen nach Deutschland, um Fühlung mit Bischöfen und Fürsten dieses Landes zu bekommen. Es war hier vor allen Dingen ein Fürstenhaus, das sich sofort der Jesuiten annahm und, wie die Jesuiten sagen, nie seine Ehre durch Sympathien für die sogenannte Reformation kompromittiert hat: das Haus Wittelsbach in Bayern. Auch fanden sie warmen Rückhalt in dem Zweige des Hauses Habsburg in Graz. Die Kaiser Ferdinand I. von 1556 bis 1564 und Maximilian 1564 bis 1576 waren ihnen weniger geneigt. Maximilian war sogar protestantisch gesonnen. Es gelang indes doch den Jesuiten, sich auch an dem kaiserlichen Hofe einzunisten und ihm Beichtväter zu stellen. Die Jesuiten fassten in Köln und Mainz Fuß. Der deutsche Apostel, Pater Canisius, begann seine segensreiche Tätigkeit, das heißt seine Ketzer- und Hexenverfolgungen. Vor allem aber gelang es Ignaz von Loyola, 1556 ein Kolleg in Ingolstadt zu gründen.